Kundgabe 3767. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.05.1946. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit nur kann euch das ewige Leben eintragen. Denn die Wahrheit bin ich selbst. Und nur durch mich könnet ihr eingehen in das ewige Reich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So ihr in der Wahrheit wandelt, wandelt ihr auch den rechten Weg, der als Ziel das ewige Leben hat. Denn die reine Wahrheit ist eine Folge der Liebetätigkeit, und diese ist der einzige Weg, die Seele aus dem Zustand des Todes in den Zustand des Lebens zu versetzen. Ich also bin, als die ewige Liebe, der Weg zu mir selbst für meine Geschöpfe. Sie müssen unbedingt diesen Weg betreten, um zu mir zu gelangen, der ich allein ihnen auch das Leben gebe in der Ewigkeit. Und um mir nachzufolgen, um ein Leben der Liebe auf Erden zu führen, müssen sie in die Wahrheit eingeführt werden. Das heißt, sie müssen zuvor belehrt werden, wie sie ihr irdisches Leben gestalten sollen, um dann durch Befolgen meiner Lehre auch die reine Wahrheit aus mir erkennen zu können. Weil ohne die Liebe jedes Wissen ein totes Wissen bleibt, ein Wissen des Verstandes, jedoch kein Wissen des Herzens, das allein lebendig macht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So ihr mich suchet, werdet ihr den rechten Weg betreten und die Wahrheit finden und also euch auch das ewige Leben erwerben. Wer die Wahrheit begehret um der Wahrheit willen, dem nähere ich mich und ich führe ihn auf den Weg der Liebe. Und so er keinen Widerstand leistet, erwachet sein Geist zum Leben und dieser belehret ihn wahrheitsgemäß. Dann hat er mich selbst gefunden und er wird mich ewig nimmer verlieren. Dann lebt er und kann ewig nicht mehr sterben. Doch nur die reine Wahrheit bringt dies zu Wege. Die Folge uneigennützigen Liebewirkens ist. Jede irrige Lehre führt nicht zum Ziel der Vereinigung mit mir. Jede irrige Lehre verlängert den Weg zur Höhe. Sie täuscht dem Menschen ein anderes Ziel vor. Und nur ein fester Wille, zum rechten Ziel zu gelangen, band die große Gefahr, völlig in die Irre zu gehen. Ohne mich aber findet ihr den rechten Weg nicht. Ihr müsstet mich rufen. Ihr müsstet meine Belehrungen annehmen. Ihr müsstet den Weg gehen, den ich euch vorgelebt habe auf Erden. Den Weg der Liebe. Um dadurch zur Wahrheit, zum Erkennen meiner selbst und zum ewigen Leben zu gelangen. Ihr müsstet in der Liebe wandeln, weil ohne die Liebe ihr euch nicht mit mir vereinigen könnt und weil ich als die ewige Liebe auch das Endziel des Weges der Wahrheit bin und weil ihr so lange tot im Geist, also völlig bar jeder Erkenntnis, völlig bar jeglichen Wissens um göttliche Weisheit seid, wie ihr meinem Grundwesen völlig fremd seid und ihr also nicht leben könnet, solange ihr euch nicht mit mir zusammenschließet, was nur durch die Liebe geschehen kann. Amen.